Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Wirkliche Privatdetektive sind in der Türkei erst seit kurzem zugelassen. In der türkischen Literatur hingegen hat Celil Okker, ein Freund amerikanischer Hardboiled Novels, dieses Manko schon seit einiger Zeit zuvor behoben, indem er Remzi Ünal erfand, ein echtes Private Eye. Wie seine Vorbilder Marlowe, Spade und Mike Hammer schlägt sich Ünal durch eine korrupte Millionenstadt, die aus lauter dunklen Ecken zu bestehen scheint. Um die Bars allerdings macht Remzi inzwischen einen Bogen, denn er hat eingesehen, dass selbst der härtest gesottene Kerl von Raki und Bourbon, den sich die amerikanischen Kollegen am liebsten gleich eimerweise einverleiben, früher oder später weiche Knie bekommt. Remzis erster Fall führt ihn in ein Milieu, das ein Autor wie seine Westentasche kennt, an die Istanbuler Bosporus-Universität, wo Okker selbst englische Literatur studierte und nun seit über 10 Jahren als Dozent tätig ist. Wir können also davon ausgehen, dass die Beschreibung der dortigen Zustände nicht gänzlich Fiktion sind. Ich hatte gerade mit meiner Cessna zur Landung angesetzt, auf Makes Field am Rande des Michigansees. Ich hatte wieder einmal zu viel Tempo. Nach etwa der Hälfte der Landepiste erwischte mich ein Seitenwind. Ich drosselte die Motorleistung, mein Flugzeug reagierte mit einem Hechtsprung. Moment! Ich nahm noch mehr Leistung zurück. Moment! Die Instrumente beachtete ich gar nicht mehr. Wie soll man denn da ordentlich landen? Wieder riss ich das Flugzeug hoch. Ruhig, verdammt nochmal! In den Flugzeugfenstern zeigten sich Risse. Oh, Mist, Mist, Mist, Mist, Mist! Dann stand auf dem Bildschirm, you crashed. Ja, was ist? Schnee am Bosporus. Von Celil Okker. Aus dem Türkischen von Ute Birgi Knellesen. Regie Uwe Scharek. Hallo, spreche ich mit Remzi Ünal? Ja, bitte. Privatdetektiv. Ja? Woher haben Sie meine Nummer? Ja, da war ein Inserat in Hürriyet. Ziemlich eigenwillig. Das ist korrekt. Dann finde mir Ibo, Menschenskind. Ibo? Er ist in Istanbul. Seit Tagen höre ich nichts von ihm. Er ist sicher nicht der Einzige, der gerade in Istanbul abtaucht. Von wo rufen Sie an? Gut, ich werde tun, was ich kann. Allerdings nicht am Telefon. Am besten kommst du schnell mal runter. Hey, langsam, langsam. Ich weiß ja nicht mal, wie Sie heißen. Yusuf Sarı. Ibo ist mein Neffe. Ibrahim Sarı. Ihr Neffe? Ja. Sein Vater ist im Ausland. Er hat mir den Jungen anvertraut. Und was macht dein Ibo in Istanbul? Er studiert an der Bosporus-Universität Soziologie. Was immer das auch sein mag. Vielleicht ist er gerade mit einem Mädchen beschäftigt und du regst dich umsonst auf. Ibo ist ein ordentlicher Junge. Er kommt jedes Wochenende her. Wir telefonieren alle 2 Tage. Ich mache mir wirklich Sorgen. Und warst du schon bei der Polizei? In Tarsus will man keine Polizei, mein Lieber. Keine Polizei, keine Medien, keine Zeitungen. Gut, verstanden. Es ist aber hoffentlich nichts Politisches. Ich mag keine Scherereien. Mit sowas hat Ibo nichts am Hut. Er studiert brav und gelegentlich hilft er mir bei meinen Geschäften in Istanbul. Was für Geschäfte? Garne, Stoffe und dergleichen. Das Geschäft geht gut. Ibo besucht die Händler, wenn es nötig ist. Er ist mir teuer und ich bin bei meinem Bruder im Wort. Wirst du ihn finden? Ja, zunächst bräuchte ich erstmal Einzelheiten. Ein Foto. Dann nimm dir ein Flugzeug und komm her. Wir lernen uns kennen, können alles besprechen. Auch das Honorar. Ja, richtig. Darüber sollten wir reden. Vielleicht überweist du mir schon mal die Spesen. Für den Fall, dass wir uns nicht einigen. Online, wenn's geht. Gut. Dann komme ich morgen. Morgen Vormittag. Meine Cessna wartete schon, bereit zum Abflug. Ich ließ sie warten und schaute aus dem Fenster. Das rote Licht auf dem Dach des Akmerkes-Einkaufszentrums blinkte. Die Bosporus-Universität war gleich daneben. Herzlich willkommen, mein Freund Remsey. Bitte, was kann ich dir anbieten? Wasser bitte. Es ist heiß hier bei euch. Wirst du mir den Ibo finden? Ja, ganz sicher. Zunächst bräuchte ich erst mal eine Adresse, seine Telefonnummer. Hat er ein Handy, welche Fakultät, welche Klasse? Ich habe alles notiert. Da, das ist er. Ein Selbstporträt. Der Junge fotografiert viel. Deswegen gibt's auch kaum Fotos von ihm. Er nimmt lieber die anderen auf. Ibrahim sah aus wie die schlanke Ausgabe seines Onkels. Ein bisschen raffinierter, städtischer. Garne, Stoffe und dergleichen. Das Geschäft geht gut, hä? Der Mercedes da hinter ihm, ist das deiner? Der gehört Orhan. Orhan Yilmaz, mein Geschäftspartner in Istanbul. Manchmal holt Ibo seinen monatlichen Scheck dort ab oder auch Taschengeld, wenn es nicht anders geht. Aber Orhan weiß von nichts. Tamam. Ich habe auch in Ibos Wohnung angerufen. Da war nur Ismet, ein Kommilitone. Sie wohnen zusammen. Er hat Ibo schon länger nicht gesehen, sagt er. Wenn dem Jungen was passiert ist, hätten wir das doch längst erfahren, oder? Ja, und wieso kommt es dir eigentlich nicht in den Sinn, selbst zu suchen? Wie ein normaler Vater oder Onkel in diesem Lande? Du sitzt hier und lenkst die Sache aus der Ferne. Du fragst viel. Lass uns was essen gehen. Angenehm kühl hier. Auch ein Racke? Nein, lieber Rettichsaft. Bitte. Die Bosporus-Universität ist ziemlich erlesen. Eine Art Augapfel der Nation. Für die Kinder reicher Eltern, türkischer Eltern. Mit Geld. Vor allem aus Deutschland. Sie sind sehr frei und liberal erzogen. Weltoffen. Sie sollen aber auch gutes Türkisch lernen und die türkische Kultur pflegen. Unsere Tradition und ihre Wurzeln. Also bekommen sie hier eine würdige Erziehung und ja, Kontakte natürlich. Man verbindet das eine mit dem anderen. Und du kümmerst dich hier in der Heimat um Ivo? Ich habe ihn zu mir genommen, ja. Ich lebe allein und bin sein Onkel. Für einen eigenen Sohn könnte ich nicht mehr tun. Aber was soll ich seinem Vater sagen? Remsey, du musst ihn finden. Tja. Aber ganz billig wird das nicht. Ich arbeite in einer Branche, ein ganz neuer Berufszweig mit äußerst unklaren Grenzen, von dem die Behörden nicht so recht wissen, wie sie ihn einordnen sollen und den sie deshalb auch nicht besonders schätzen. Ja, und die Spesen, wie gesagt. Alles klar, Bruder Herz. Und wenn ich Ibo gefunden habe? Dann soll er sich melden und keine Dummheiten machen. Die Adresse meines Partners in Istanbul hast du ja. Ich sag Orhan Bescheid und frag ihn ruhig, wenn du Hilfe brauchst, ja? Allerdings, er muss nicht alles wissen. Und tu mir einen Gefallen, ja? Und bring bitte das hier vorbei. Eigentlich sollte das ja Ibo machen, aber naja. In Ordnung. Ansonsten hast du ja meine Nummer. Hast du kein Handy? Nur für den Notfall. Ich habe lieber beide Hände frei. Aikido. Für jemanden meines Alters die ideale Lösung. Dreimal in der Woche Training. Ein bisschen Philosophie, ein bisschen Schweiß, ein bisschen Sozialkontakte. Und ein paar Übungen, die äußerst nützlich waren für einen Privatdetektiv, der keine Waffen gebrauchen durfte und das auch nicht wollte. Hey, wir sind gerade mal fertig mit den Aufwärmübungen. Tja, und schon bin ich fit für den Tag. Ich muss weg. Ey, du weißt, dass ich dich für mein Training brauche? Ja, ja, ich komme ja wieder. Keine Sorge. Wohin gehst du? Zurück zur Uni. Suchen Sie jemanden? Ja, Ibrahim Sarı. Keine Ahnung. Sind Sie der Vater? Nein, nein. Sein Onkel hat mich gebeten, mal nach ihm zu sehen. Wohnt er hier? Nein, extern. In Hisar. Er ist hier im Fotoclub. Aha. Moment. Hey, Ismail! Hier sucht jemand einen gewissen Ibrahim Sarı. Er soll in eurem Club sein. Ibo. Der hat sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Dabei stehen wir mitten in den Prüfungen. Wo kann der Kerl bloß stecken? Na, das wüsste ich auch gern. Er hat den Schlüssel zur Dunkelkammer. Und wisst ihr, wen ich sonst noch fragen könnte? Hey, Ismet! Der Kollege hier sucht Ibrahim vom Fotoclub. Keine Ahnung, wo der steckt. Der Blödmann war nicht bei der Prüfung. Sein Onkel hat auch schon nach ihm gefragt. Sag mal, wohnt ihr nicht zusammen? Wir sind nicht gerade dicke Freunde. Wenn Sie Ibo sehen, sagen Sie ihm doch bitte, er möchte seinen Onkel anrufen. Der Arme macht sich Sorgen. Naja, und vielleicht habe ich ja auch noch ein bisschen Geld für ihn. Ich sag's ihm. Sein Onkel schickt reichlich viel Geld in letzter Zeit. Wie meinst du das? Ja, Ibo hat immer Kohle neuerdings. Seitdem ist er ganz komisch. Aha. Hat vielleicht einer mal einen Stift? Ich würde gerne was ans Infobrett da heften. Ja, klar. Moment. Da hätten Sie mich aber vorher fragen müssen. Guten Tag. Oh, guten Tag. Ich wollte nichts Unrechtes tun. Kurtar Toprak, ich bin der Dekan für studentische Angelegenheiten. Sie suchen Ibrahim? Die Kommunikation scheint ja hier bestens zu funktionieren, hä? Sie misstrauen jedem, der von draußen kommt und nicht mehr so ganz jung ist. Sie halten das für Politik. Sie sind ein Verwandter? Nein. Na, dann gehen wir wohl besser in mein Büro. Ich hatte noch nie das Vergnügen mit einem Privatdetektiv. Es gibt ja auch nicht viele. Früher war ich mal Pilot. Und jetzt suchen Sie Ibrahim Sarı. Sie hätten sich an die Verwaltung wenden können. Gleich so offiziell? Da haben Sie auch wieder recht. Sind ja fast noch Kinder. Soviel ich weiß, sind Ibos Noten in Ordnung, aber zum Examen ist er heute nicht erschienen. Das kommt vor, es gibt lustigere Dinge. Hat er eine Freundin? Sein Onkel sagt nein. Und wo lebt dieser Onkel bitte? Dieser Kurtar Toprak gefiel mir immer besser. Rufen Sie mich doch bitte an, wenn Sie etwas Neues hören. Hier, meine Handynummer. Aber nur für den Notfall. Gut, aber nur, wenn Sie gleich zu mir kommen, wenn Sie was Neues wissen. Moment! Ein Moment! Warten Sie! Was werden Sie mit Ibo machen, wenn Sie ihn finden? Ganz ehrlich. Ich habe Geld für ihn. Das möchte ich gern loswerden. Ich weiß, wo er ist. Na prima. Und wo? Sie dürfen aber niemandem sagen, wer es verraten hat. Warum sollte ich das weiter sagen? Er hat sich versteckt. In einem Haus in Ataköy. Bei einer Kommilitonin. Hier. Nehmen Sie. Tut mir leid. Schon gut. Sagen Sie, kenne ich Sie nicht von irgendwoher? Vielleicht aus dem Fernsehen? Finden Sie ihn. Ich brauche ihn. Hier, die Adresse. Und meine Spesen? Was ist mit meinen Spesen? Hey, Sinem Kocamercan, das Model. Genau. Wenn ich nicht mit meiner Cessna flog, sah ich nämlich ausgiebig fern. Daher kannte ich sie. Noch eine Adresse. Ataköy. Also dann. Ja? Hey, Remzi Arsch. Bist du da? Ich bin hier. Lass Ibo in Ruhe. Sind Sie ein Freund? Wenn wir dich nochmal sehen, machen wir dich fertig. Klar? Gut, dann eben anders. Ataköy später. Erstmal nach Hisar. Vorsichtshalber rief ich Ibos Nummer an. Niemand nahm ab. Ich zögerte keine Sekunde. Das Türschloss im Keller war alt und verrostet. Boah, was für eine Miefbude. Alles war schäbig. Bis auf die gerahmten schwarz-weißen Großaufnahmen an den Wänden. Übrigens sehr professionell. Brüste, Beine, Rücken und Hüften einer jungen Frau. Äußerst angenehm. Bücher. Alles andere untersuchte ich aber auch sehr gründlich. Ordner. Englische Zeitschriften. Ja, alles uninteressant. Aha, der Kleiderschrank. Ziemlich leer. Ich schob das Bett ein wenig zur Seite. Was haben wir denn da? Ein Koffer. Wäsche, Unterhosen, Unterhemden, Strümpfe, Handtücher. Aha. Ein Briefumschlag. Dünn und weiß. Versteckt im zerrissenen Futter des Koffers. Naja. Als jugendfrei würde ich das aber nicht bezeichnen. Polaroid-Aufnahmen. Zwei Mädchen und ein männliches Glied, das offensichtlich dem Fotografen gehörte. Das Finale fehlte in der Serie. Die Gesichter der Mädchen waren gut zu erkennen. Das ist doch Sinem Kojamerjan. Das andere unbekannt. Ich steckte die Fotos in den Umschlag und in meine Hemdtasche, schloss den Koffer und stieß ihn unter das Bett. Mehr war hier nicht zu holen. Du weißt wirklich, wo er ist? Ja, und ich werde gleich hingehen. Ja, tu das unbedingt. Hast du Orhan das Paket gegeben? Ich habe mehrmals angerufen, aber er nimmt keiner ab. Ramsey, dieses Paket ist wichtig. Bring Orhan das Paket. Du bist der Chef. Ich wählte die Nummer von Orhan Yılmaz. Es klingelte ziemlich lange. Hallo? Hallo, hier spricht Ramsey Ünal. Ist Orhan Bey nicht da? Ich würde ihn gern sprechen. Hey! Aufgelegt? Oder ist das Telefon nicht in Ordnung? Ich legte auf und wählte die Nummer noch einmal. Vergeblich. Also hin. Yılmaz residierte im 5. Stock eines nicht sehr gepflegten Geschäftshauses. 5. Stock. Kein Fahrstuhl. Mit meiner Tasche in der Hand musste ich aussehen wie ein Kurier, der beauftragt war, eine lang ausstehende Schuld einzukassieren. Die Tür war angelehnt. Aha. Da hatte es aber jemand eilig. Hallo? Alle Türen waren geschlossen. Hallo? Nur eine schwere, isolierte Tür stand offen. Daneben blinkte eine Aufschrift. Aufnahme. Eintritt verboten. Oh, Scheiße! Der Tote vor mir auf dem Teppich, etwa 35, war nackt. Das Blut aus der Schusswunde in seinem Bauch hatte einen See gebildet. Das Genital war mit einer Unterhose bedeckt. Na, die hat er sich aber nicht selbst drüber geworfen. Ansonsten keine Kleider. Dicht am Kopf der Leiche lagen zwei Stativmikros umgestürzt am Boden. Stativmikros. Garne, Stoffe und dergleichen, das Geschäft geht gut. Garne, Stoffe, Mikrofone. Eigenartige Geschäftspartner. Keine Geschosse. Keine Patronenhülsen. Ziemlich blöd, wenn ein Privatdetektiv ein Paket aus Tarsus übergeben soll. An einen Toten. Nichts wie weg, Ramsey Ünal. Ich lief zurück zum Auto, ließ den Motor an, schloss die Fenster und verriegelte die Türen. Öffnete die Fliegertasche und zog das Paket hervor. Donnerwetter. Wenn das alles Tausender sind. Tausender. Kein Zweifel. Ich verlor keine Zeit damit, die Dollarscheine zu zählen. Stattdessen steckte ich sie in die Eisschachteln in meinem Kühlschrank und Ibos muntere Polaroid-Fotos gleich dazu. Na dann, jetzt aber auf nach Ataköy. Ich fuhr zu der Adresse, die Sinem Kojamerjan aufgeschrieben hatte. Mein Auto stellte ich eine Straße weiter ab. Ist Ibo da? Ibo ist weg. Hau ab. Boah. Das Mädchen war völlig vollgepumpt. Der scheiß Kerl ist fort. Komm mal mit ins Bad. Das war zweifellos jene zweite junge Dame, die sich mit Sinem Kojamerjan den Auftritt auf dem Polaroid-Foto teilte. Geht's dir besser? Arme Suhail. Suhail. Suhail. Wo ist Ibo? Da war ein Anruf. Von wem? Das Telefon. Ibo hat es angeschrien. Ibo ist weg. Da gab es noch ein Zimmer und in dem Zimmer ein Bett. Das Mädchen tat mir leid. Ich nahm es also hoch. Da kommt er. Und warf das Mädchen auf das Bett. Aber wieso klingelt er? Die zwei Typen vor der Tür waren schneller als ich. Überhaupt war alles anders als beim Training. Keine Bodenmatten, keine Regeln. Unser Gepäck ist aufgewacht. Unser Gepäck stöhnt. Ah, mein Arm. Du kannst dich beim Boss beschweren. Nun heul mal nicht. Der Chef kommt ja schon. Ulan, wo ist Ibo? Und überhaupt, wer ist der da? Das ist nicht der Kerl, den wir suchen. Durch diese. Der war aber in der Wohnung. Wo ist der Stoff, du Hurensohn? Stoff? Das ist ein Irrtum. Yusuf hat mich gebeten, nach dem Jungen zu sehen. Yusuf? Was hast du mit Yusuf zu tun, du Dreckskerl? Wenn ich Ibo finde, will er mich dafür bezahlen. Hier, das hat er bei sich. Schlüssel und eine Brieftasche und... Führerschein, Pilotenausweis, Kreditkarten, Kleingeld. Also, wo ist der Stoff? Ich habe keine Ahnung von irgendwelchem Stoff. Wirklich nicht. Ich will nur Ibo finden. Und woher weißt du von der Wohnung? Die Adresse habe ich von einer Freundin, von Ibo, von der Universität. Habt ihr auch alles genau durchsucht? Da ist kein Stoff, da kannst du sicher sein, Chef. Und das Mädchen? Das Mädchen war völlig hinüber. Die hätte selbst mit dem Messer am Hals kein Wort gesagt. Dafür haben wir den hier mitgenommen. Schon gut. Ordern, dieser Hurenbock. Lässt auch seit Tagen nichts von sich hören. Das wird auch so bleiben. Den haben sie heute Mittag kalt gemacht. Was? Also, ihr geht da nicht mehr hin. Verdammte Scheiße, woher weißt du das? Ich war da. Heute Nachmittag. Yusuf Sada hat mich darum gebeten. Die Tür war offen, da lag er auf dem Boden. Ich bin gleich abgehauen, Polizei war noch nicht da. Und? Keine Ahnung. Vielleicht eine Weibersache. Er war ziemlich nackt. Sieht ganz so aus, als ob uns auch noch jemand beklauen wollte. Aber du scheinst in Ordnung zu sein. Du kannst abhauen. Hier, deine Brieftasche und deine Schlüssel. Na los, hau ab. Aber komm uns nicht noch mal in die Quere. Auch. Von Suhal keine Spur. Die Kerle hatten alles umgestülpt. Also erstmal nach Hause. Vor der Tür lag schon die neue Zeitung. Mord im Studio. In seinem Studio wurde um die Mittagszeit Orhan Yılmaz mit einem Revolver erschossen aufgefunden. Die Tat erfolgte in einem schalldichten Raum. Die Kugel stammt anscheinend aus dem Revolver des Opfers. Die Waffe ist gemeldet, wurde aber am Tatort nicht gefunden. Der Tote war schon länger des Drogenhandels verdächtig. Das Studio diente offensichtlich als Deckadresse. Und ein Foto. Obwohl die Leiche nun bedeckt war, stellte ich fest, dass sie sich in einer anderen Position befand. Da hatte jemand dran herumgespielt. Wo steckst du, Remzi Ünal? Ich muss dich unbedingt sprechen. Hier bin ich, Yusuf. Hier bin ich. Aber was wird hier eigentlich gespielt? Orhan Yılmaz. Tonstudio. Ich dachte, Garne, Stoffe, das Geschäft geht gut. Oh Menschens, kenn dich, bin seit 12 Stunden unterwegs und hab noch kein Auge zugetan. Hast du es abgegeben? Was? Nein. Hör zu, wir müssen miteinander reden. Tja, du weißt, was drin ist, du Saukerl, nicht wahr? Ja, der Inhalt ist mir nicht ganz unbekannt geblieben. Wo ist es jetzt? Wo bist du? Das ist doch egal. Sag mir, wo wir uns treffen können. Gleich hinter Akatlar. Da ist eine große Sportanlage. Vorsorglich machte ich ein paar Aufwärmübungen. Die Konzentration ließ allerdings zu wünschen übrig. So. Garne, Stoffe, von wegen. Ibo hat versucht, auf eigene Rechnung zu arbeiten. Ja. In der Bosporus-Universität. Das ist wohl richtig. Seit wann? Ach, schon seit einiger Zeit. Er hat gelegentlich etwas von dem Stoff abgezweigt. Wer ein bisschen bei Verstand ist, lässt die Finger von der Uni. Das weiß doch hier jedes Kind, da haben die Behörden ein besonderes Auge drauf. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und vorige Woche hat der Kinskopf die bezahlte Ware nicht abgeliefert. Und jetzt ist der Chef wütend. Er will seine Ware oder das Geld zurück. Ich glaube, er will beides. Und deswegen bin ich gut als Kurier zu gebrauchen? Darauf bin ich erst später gekommen. Du wolltest gleich wieder zurückfliegen und ich fand es gut, wenn Orhan das Geld schon mal hätte. Für alle Fälle, um den Chef zu besänftigen. Glaub mir, ich schwöre beim heiligen Koran. Wallah, Koranscharpsen. Ja, ja, Koranscharpsen. Warum bist du nicht gleich nach Istanbul gekommen? Ist nicht mein Revier hier. Wer hat Orhan umgebracht? Der Chef. Ganz sicher. Hast du die Zeitung gelesen? Hier. Auf das Genital des Ermordeten war geschossen worden. Wahrscheinlich, nachdem er bereits tot war. Und zugedeckt. Mit einer Unterhose. Eine Warnung? An die Konkurrenz? Hauptsache, dass wir den Jungen aus dem Schlamassel ziehen, bevor der Chef ihn findet. Du bist ihm das schuldig. Ich weiß. Die letzte Spur haben wir in dem Haus in Attakey. Was? Ja, dann nichts wie hin. Ich werde versuchen, mit dem Chef zu reden. Vielleicht verschont er ihn, wenn ich ihm das Geld zurückgebe. Es ist ja nicht wenig. Ja, dafür bringt schon einer seinen Bruder um. Du hast doch gesagt, ich soll mit allem zu dir kommen. Was? Aber wieso denn? Ich hab dich enttäuscht. Aber Mama, ich hab doch versucht, dich nie zu enttäuschen. Ah, sie entwickeln ja ein richtiges Faible für unsere Uni. Tut mir leid, wenn ich störe. Im Gegenteil. Der Theaterclub gehört zu den ältesten Aktivitäten unserer Universität. Komm, hör auf. Gibt's was Neues von Ibo? Ja und nein. Könnt ihr da mal ein bisschen ruhig sein? Wir versuchen hier wirklich, zu proben. Also es geht echt nicht so. Aber wir sollten das woanders besprechen. Hier sind mir zu viele Hörer. Kommt ja noch der andere Monolog. Ja, okay, also dieser mit den Gedanken. Ja, mit den Gedanken. Er hat sich wohl gedacht, dass die Uni ein guter Absatzort für Drogen ist. Ich weiß noch nichts Genaues, aber es geht sicherlich nicht um filterlose Zigaretten. Oh Gott, das ist das, was ich am meisten fürchte. Neben Abtreibung. Kriegen Sie sowas mit? Normalerweise kommt sowas an den Tag, wenn es nicht mehr geheim zu halten ist. Wenn es Streit gibt. Wer außer Ibo ist noch in die Sache verwickelt? Namen weiß ich noch nicht. Aber ich bin sicher, dass es ein Verteilernetz gibt. Alle sind sehr darauf bedacht, das Ansehen dieser Hochschule sauber zu halten. Alle haben ein Auge drauf, eine schützende Hand im Verborgenen. Die Räume verrotten, für die Bibliothek ist kein Geld da, die Dozenten laufen davon. Jedes Jahr werden zu viele Schüler aufgenommen, schon wegen der Gebühren. Die Kinder aus Europa sind wichtig. Nur Erfolge, nichts als Erfolge. Nach außen ist alles prima. Irgendjemand hält seine Hand über den Kerl. Und wer könnte das Ihrer Meinung nach sein? Weiß nicht. Aber wenn wir Ibo finden, könnten wir das Ganze vielleicht stoppen. Du willst die Sache unter den Teppich kehren. Ach, weißt du, ich habe hier studiert. Ich hänge an dieser Schule. Wir sollten in Ruhe darüber reden. Vielleicht beim Abendessen? Ich lade dich ein. Gut. Sagen wir heute Abend? Im Restaurant der Ehemaligen? Um 9? Hallo? Erinnerst du dich? Wir hatten gestern... Ja, Sie sind der Ibo sucht. Remsi Ünal. Geht's dir ein bisschen besser? Ja, vielen Dank. Aber wer hat die Wohnung so durcheinander gebracht? Das weiß ich noch nicht. Und was wollen Sie? Wir müssen unbedingt reden. Hättest du jetzt Zeit? Ich könnte vorbeikommen. Lieber irgendwo draußen. Im Karussell-Einkaufszentrum. Oben, im China-Restaurant. Um 2:30? Hey, Remsi Bey! Ja? Hat dich nicht gesagt, dass du dem Ivo nicht nachlaufen sollst, du Idiot, hä? Jetzt machen wir dich fertig! Es war fast wie beim Training. Allerdings stilistisch und im Abschluss nicht ganz korrekt. Ja, was der alles kann, ey! Mensch, lass uns abhauen, komm! Du kannst auch abhauen. Lauf, los! Ja! Und du wirst jetzt schön brav sein, mein Lieber. Was wollt ihr verdammt nochmal? Hat Ivo das befohlen? Nein! Seid ihr von der Uni? Ja, ich bin im Vordiplom. Und wo ist der Stoff? Ich hab dich was gefragt. Keine Ahnung, Abi. Wirklich. Ivo gibt uns immer nur kleine Portionen. 2 Gramm. Und wer verteilt die Ware? Die Mädchen bereiten die Leute vor. Dann sind wir dran. Ich glaube, diese Mädchen kannte ich. Und? Wie heißt du? Fulat. Du steckst ganz schön tief in der Scheiße für dein zartes Alter, Fudat. Freu dich, dass ich kein Polizist bin. Und jetzt zieh Leine! Ibo hat mir den hier gegeben. Ich soll ihn vorläufig aufheben. Vielleicht hilft er dir weiter, Abel. Ein Schlüssel? Ein Schlüssel? Hier ist der Schlüssel zur Dunkelkammer. Naja, vielleicht hat er seine 7 Sachen ja dort versteckt. nichts zu holen. Ich glaube nicht, dass das Depot sich hier befindet. Zu viel Durchgangsverkehr. Was suchen wir denn hier? Gib mir Bescheid, wenn du was findest. Normalerweise geht so ein Schlüssel doch von Hand zu Hand. Andererseits, um zu verhindern, dass ein Unbefugter reinkommt und die Fotos belichtet und zerstört werden, schließt man sich normalerweise in einer Dunkelkammer ein. Das wäre bei der Drogenverteilung nützlich und unauffällig. Ich stützte mich gegen die Keramiksäule des Waschbeckens und sah mir das Zimmer genau an. Hey, hopp die Dick. Das Waschbecken. Es bewegt sich. Zwischen Keramiksäule und Wand klaffte eine Fuge. Der Spalt öffnete sich so weit, dass ich die Hand hineinstecken konnte, um dahinter herumzufischen. Eine Plastiktüte. Juwelierwaage. Ein Dosierlöffel. Und? Aha, eine Videokassette. VHS. Ivo. Du bist nicht gerade ein Weltmeister im Spuren verwischen. Warum die Juwelierwaage? War klar. Ich rückte die Säule wieder an ihren Platz. Zeit für meine Verabredung im Karussellzentrum. Aber ich sollte auf keinen Fall mit Suha sprechen, bevor ich genaueres über die Kassette wusste. Guten Tag. Ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Haben Sie ein Videogerät, auf dem ich diese Kassette abspielen kann? Ich fischte eine Banknote aus meiner Tasche. Es ist wichtig und sehr eilig. Da hinten steht ein Videogerät. Da? Wo die Werbung läuft? Ja, wir haben kein anderes. Das sollte gehen. Ich kann den Bildschirm hier ein bisschen umdrehen. Muss ja nicht jeder sehen. Danke. Oh, das Ketchup floss in Strömen. Ein dämlicher Karatestreifen. Ich drückte die Vorlauftaste. Mit Tempo war es richtig lustig. Ey, Moment mal. Plötzlich eine Veränderung in Farbe, Licht und Inhalt. Sinem und Ibrahim in Aktion. Ha, sehr pikant. Die Kamera wackelte heftig. Hin und wieder blickten die beiden hinein. Dann wackelte die Kamera wieder. Aber das ist doch Suhail. Hallo, Sie sind pünktlich. Habe ich viel Blödsinn geredet gestern? Keine Sorge. Hat Ibo mal angerufen? Wieso interessieren Sie sich so für uns? Ibo hat Mist gebaut und ich kann vielleicht helfen. Pass auf, solange du selbst konsumierst, geht mich das nichts an. Nur mit der Verteilung bin ich nicht einverstanden. Er hat mich gezwungen. Ich weiß, deswegen bin ich hier. Er hat eine Kassette. Wenn ich die habe, sage ich alles. Gestern ist ein Mann ermordet worden. Der hatte auch was mit der Sache zu tun. Was? Wer hat es getan? Keine Ahnung. Das ist Sache der Polizei. Aber ihr steckt alle mit drin. Du, Ibo, Sinem. Die Adresse in Atakoy. Haben Sie von Sinem? Ja. Sie möchte wohl, dass ich Ibo finde. Ach, und warum ist sie dann nicht einfach vorbeigekommen? Vielleicht aus Angst oder aus Scham? Ich habe die Polaroid-Abzüge gesehen. Dieser gemeine Hund. Ach komm, hören wir auf, um den heißen Brei herumzureden. Wir kennen uns von der Uni. Ich habe mich an Sinem rangehängt. Sie ist Fotomodell. Vielleicht eine Chance, habe ich gedacht. Na und Ibo, netter Junge. Wir sind zu dritt herumgezogen. Gelegentlich gab es ein bisschen Stoff. Ibo hatte massenhaft davon. Und irgendwie landeten wir dann alle drei im selben Bett. Ja. Und dann hat er euch fotografiert. Na ja, ein paar Nacktfotos, nichts Schlimmes. Dabei haben wir geraucht, war ja genug da. Einmal waren wir so richtig high und er meinte, das sollten wir filmen. Aber sobald ich wieder einen klaren Kopf hatte, haben wir das Video gelöscht. Ibo ließ dann eine Zeit lang nichts von sich hören. Und dann kam plötzlich ein seltsamer Anruf von Yilmaz. Von Orhan? Ja, dem Produzenten. Er kannte die Kassette. Richtiges Ungeziefer. Er fing gleich damit an, dass ich meine Rolle hervorragend gespielt hätte. Ich konnte es nicht glauben, wir hatten das Band doch gelöscht. Ja, und was wollte er? Puh, weiß nicht. Er wusste alles. Ich bin sofort zu Ibo. Der hat mir dein Märchen erzählt, warum das Teil Orhan in die Hände gefallen war und dass er genauso in der Klemme sitzt. Ja, und sein Onkel durfte von dem Film nichts wissen. Ach, keiner durfte irgendwas von irgendwas wissen. Und der Stoff gehörte Yilmaz. Das heißt, ihr habt nur den roten Teppich ausgerollt. Ibo hat uns versorgt. Ja, ein bisschen was davon haben wir verteilt. Vor etwa 10 Tagen kam er dann an. Es wäre alles herausgekommen. Dann ist er mit mir nach Ataköy und hat sich eingeschlossen. Bis gestern Sinem anrief. Ja, und Remzi Ünal die Bühne betrat. Ibo war völlig außer sich. Vielleicht wegen des Toten. Ja, und dann ist er wohl zu Sinem gegangen, nach Levent. Ich war völlig panisch, so allein. Ich habe mich zugedröhnt. Ich weiß nicht mehr genau, was ich ihm erzählt habe. Irgendwann war ich dann auf dem Bett. Allein. Fragen? Ja. Die Adresse in Levent. Erst muss ich die Kassette finden. Jetzt, wo der Dreckskerl ins Gras gebissen hat. Ich will nicht riskieren, dass sie jemand anderem in die Hände fällt. Und Ibo? Will ich nicht mehr sehen. Was wird mit der Uni? Ich gehe zurück nach Izmir. Vielleicht kann ich dort weiter studieren. Aber erst muss ich die Kassette haben. Warum gehst du nicht hin und holst sie dir selbst? Darüber will ich nicht reden. Hier. Nimm die Tasche, tu rein, was du willst. Aber lass sie nie neben einem Videorekorder stehen. Ist das? Ja. Wie kann ich Ihnen dafür danken? Levent. Die Adresse. Sie nannte mir den Namen deiner Straße in Levent und die Hausnummer. Komm heute Abend mit zum Essen. Wir werden allerdings nicht allein sein. Schade. Vielleicht kann dir das bei deinem Problem an der Uni helfen. Um 9. Im Restaurant der ehemaligen. Sie beglückte mich mit einem glücklichen Lächeln, nahm die Tasche Ramzi Bey und verschwand. Der Chef erwartet dich. Du hast ihm gut gefallen. Er hat dich im Auge, Herzchen. Ich will das Paket. Ich habe mit Yusuf Sarı gesprochen. Und Ibo? Ibo ist mir egal. Du bekommst das Paket. Es dauert nur ein bisschen, weil es gut versteckt ist. Und es gibt da noch 2, 3 Dinge, die vorher... Nämlich? Istanbul ist groß, aber die Bosporus-Uni ist klein. Die Uni ist mir egal. Das ist kein Terrain für mich. Und Orhan Yılmaz? Wer hat ihn... Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich kenne niemanden, der diesen Mistkerl mit seinem eigenen Revolver erschießen würde. Und wo ist Yusuf Sarı? In einem Hotel in Kadıköy. Er wartet auf Nachricht. Gut. Die leichtsinnigen Fohlen von der Uni waren aus dem Schneider. Also fuhr ich unverzüglich Richtung Levent. Zu der Adresse, die Sualn mir genannt hatte. Meine Tante hat sie wohl nicht hereingelassen. Tja, der Junge ähnelt dem Onkel, das Mädchen der Tante. Ist Ibo da? Er ist oben. Was haben Sie mit ihm vor? Ach, nichts. Gar nichts. Es geht ihm schlecht. Er hat Angst. Das ist doch nur natürlich. Und, wo geht's lang? Ibo? Ibo? Welcher Hund hat mich verraten? Komm, mach keinen Quatsch, Ibo. Wenn du abdrückst, erschreckt die alte Frau da unten. Ist das der Revolver von Orhan Yılmaz? Ich hab dir doch gesagt, du sollst ihn liegen lassen. Keine Waffen. Wir werden nur ein bisschen plaudern. Ich nahm ihm den Revolver mit einem Zipfel des herabhängenden Betttuches ab, hob die Matratze seines Bettes leicht an und warf ihn darunter. So, du wirst jetzt schön deinen Onkel anrufen. Er ist hier, in Istanbul. Er ist sofort gekommen, als er von der Sache mit Orhan erfuhr. Ich war das nicht. Wir waren das nicht. Ja, ihr wart aber da. Das war meine Idee. Wir mussten dahin. Wir haben die Kassette gesucht. Dann haben wir ihn da liegen sehen. Sie hat sogar unter der Leiche nachgeschaut. Sei doch still, Ibo. Wann hat Sinem dich angerufen? Gleich, nachdem ich mit Ihnen auf dem Parkplatz gesprochen hatte. Ich war in Panik. Solange wir unter uns waren, konnten wir uns aufeinander verlassen. Plötzlich taucht da jemand von außen auf. Weiß ich denn, ob das jemand von der Polizei ist oder von der Mafia oder was weiß ich? Sie war völlig durcheinander, redete wirres Zeug. Und wann seid ihr im Studio angekommen? Das weiß ich nicht mehr. Ich wollte abhauen, aber sie bestand darauf, die Kassette zu holen. Ich dachte, wenn ich die Kassette habe, bin ich raus aus der ganzen Sache. Also sind wir zum Studio. Die Tür war offen und er lag da. Wir hatten eine Riesenangst, dass jemand kommen könnte. Wir haben aber nichts gefunden. Du hast doch gar nicht richtig gesucht. Dass ihr die Kassette nicht gefunden habt, ist normal, weil sie in der Dunkelkammer lag. Was? Du Mistkerl! Du hast die Kassette kopiert, du Arsch, du Blöder! Das reicht jetzt. Ihr könnt euch prügeln, wenn ich gegangen bin. Wo habt ihr die Waffe gefunden? Sie lag vor seinen Füßen. Ich hab doch gesagt, du sollst sie liegen lassen. Idiot! Kinder, ich hab Tee für euch gemacht. Gibt es hier ein Telefon? Unten im Wohnzimmer. Das tut gut bei der Hitze. Wir kommen. Danke. Ich wählte die Nummer des Hotels in Kadıköy, die der Chef mir gegeben hatte. Hier ist jemand, der dich sprechen möchte. Ibo, dein Onkel. Du hast Ibo gefunden? Weil Gott schon mit ihm. Gute Arbeit, mein Freund. Schon gut, Yusuf. Für den Rest bist du verantwortlich. Sag mal, was sagt der Chef dazu? Er ist einverstanden. Nochmal danke. Ich gebe dir jetzt Ibo, ja? Ibo. Ja, Onkel. Sinem, mir ist egal, ob das alles wahr ist oder nicht. Ja. Ich hoffe nur, dass ihr das niemand anderem erzählen müsst. Ja, was soll er mit dem Stoff machen, den er versteckt hat? Den soll er unbedingt seinem Onkel geben. In Levent. Er weiß, was er zu tun hat. Im Geschäftsviertel. Sag das diesem Kindskopf da drüben. Ja. Und wenn nochmal sowas vorkommt, ist er erledigt. Nein. Das ist alles? Na, das wollen wir doch hoffen. Nein, Onkel. Ach, Sinem. Ja. An dem Tag, als Ibo sich nach Ataköy abgesetzt hat, war da in der Uni irgendwas Besonderes? Nein. Im Gegenteil. Ibo war bester Laune. Er war gerade in den Vorstand des Fotoclubs gewählt. Ich sollte vor der Dunkelkammer auf ihn warten. Wir haben uns da öfter getroffen. Aber er ist nicht gekommen. Er ist ja dann auch zu Sehal gegangen. Sag deiner Tante Danke für den Tee und pass gut auf dich auf. Als ich meine Wohnung betrat, war alles unverändert. Der Fernseher lief stumm. Die Cessna wartete abflugbereit auf Maxfield. Nicht mal eine Stromunterbrechung hat es gegeben. Ramsey Bey, bitte rufen Sie mich an. Es ist dringend, es geht um meinen Sohn. Er ist noch so jung. Seine Freunde, ich kenne sie nicht. Ich habe Angst, dass er in schlechte Gesellschaft gerät. Ramsey Bey, bitte rufen Sie mich an. Schön, und welche Nummer, du Gute? Langsam startete ich meine Cessna. Für einen perfekten Start braucht man kaum etwas zu tun. Wenn man auf 70 Knoten beschleunigt, hebt sie sich fast von selbst in die Lüfte. Als ich 4000 Fuß Höhe erreicht hatte, steuerte ich auf den Michigansee zu. Ich kümmerte mich nicht um die Anweisungen des Towers, sondern glotzte zum Fernseher. Aber das ist doch Yusuf Sarı. Ich sah ihn aus der Türe des Hauses in Levent herauskommen. Oh, Scheiße! Die Polizei wurde durch eine anonyme Anzeige aufmerksam. Der Kaufmann Yusuf Sarı wurde verhaftet. Er befand sich in Begleitung von zwei Studenten, die ebenfalls festgenommen wurden. Eine Anzeige? Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden Drogen und eine Waffe sichergestellt. Außer Sual und mir weiß niemand von dem Haus in Levent. Sarıs Geschäftspartner Orhan Yılmaz war gestern ermordet aufgefunden worden. Wir haben ausführlich darüber berichtet. Ey, drei Tage nach dem Flugzeugabsturz bei Athen... Die Kassette. Ich hatte die Sendung doch aufgenommen. Die Kassette steckte noch im Rekorder. Ich ließ das Band laufen. Die nackte Leiche in Sıraselviler. Polizisten rannten mit Handys im Treppenhaus auf und ab. Eine wackelnde Kamera zeigte das Firmenschild der Yılmaz Productions an der Haustür. Aber das ist es doch, Ramsey Ünal. Das alles kannte ich und stellte den Fernseher ab. Das ist es. Genussvoll startete ich erneut meine Cessna. Gleich 9. Wahrscheinlich sitzt der Dekan schon am Tisch. Als ich 4000 Fuß Höhe erreicht hatte, steuerte ich wieder auf den Michigansee zu. Jetzt konnte ich tiefer gehen. Herzlich willkommen. Geht es voran? Ich habe Ibo gefunden. Ja. Die Polizei übrigens auch. Gleich nach mir. Ah. Man hat Ibo, Sinem und Yusuf Sarı festgenommen. Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Ich müsste lügen, wenn mir das leid täte. Ja. In die Bosporus-Uni wird jedenfalls vorläufig kein Wasser mehr getragen. Ich habe noch jemanden zum Essen eingeladen. Sie kennen sich sicher. Guten Abend. Guten Abend, Suhal. Ich habe Kurtar Bey eben erzählt, was passiert ist. Die Polizei hat Ibo festgenommen. Auch Sinem und Yusuf Sarı. Ich setzte meinen Sinkflug mit konstanter Motorleistung und stabiler Längsneigung fort. Kurtar Bey weiß Bescheid über Ibo und seine Geschäfte an der Uni. Du kannst unbesorgt sprechen. Möchten Sie auch einen Schluck Wein? Ja, vielen Dank. Man hat bei Ihnen die Waffe gefunden, mit der Orhan Yılmaz umgebracht wurde. Seine eigene übrigens. Mein Gott, was soll das denn jetzt schon wieder? Haben die jetzt auch noch einen Mord am Hals? Ich ging auf 3000 Fuß herunter, korrigierte meine Flugrichtung und drosselte die Geschwindigkeit geringfügig. Als sie dorthin kamen, um die Kassette zu holen, war der Mann längst tot. Wer wird Ihnen das glauben? Du solltest die Polizei nicht unterschätzen. Es gibt ja auch noch Fingerabdrücke. Auf dem Telefon. Im Studio. Ich verstehe nicht. Die Menschen tun manchmal zu den unmöglichsten Zeiten die unmöglichsten Dinge. Sie nehmen vorschnell ein läutendes Telefon ab. Wenn sie dann zur Besinnung kommen, ist es schon zu spät. Wie will man wissen, wer den Hörer abgenommen hat? Der leichte Seitenwind beunruhigte mich nicht. Leichtes Gegensteuern reichte aus, um das Flugzeug wieder in seine Bahn zu bringen. Ich habe im Studio von Orhan Yılmaz angerufen. Als abgenommen wurde, habe ich meinen Namen genannt. Es hat sich aber niemand gemeldet. Als ich später in Ataköy anrief, hast du sofort meine Stimme erkannt. Obwohl wir uns doch gar nicht kannten. Und wenn ich erst später im Studio aufgekreuzt bin? Für das Aufsetzen meines Fliegers wählte ich einen Punkt gleich am Anfang der Landebahn. Dann ging ich auf 70 Knoten Geschwindigkeit herunter. Der Kerl ist dir an die Wäsche gegangen. Du hast nachgegeben. Wer weiß, wie weit du gegangen bist. Vielleicht hast du dich auch gewehrt und es gab Streit? Kurtar Toprak saß da wie ein Kulturdenkmal. Auf jeden Fall hat der Kerl seine Unterhose abgelegt. Warum er den Revolver hervorgeholt hat? Vielleicht wollte er Eindruck schinden. Wie auch immer. Du nimmst die Kassette an dich und machst dich davon. Du wusstest, dass es zwei davon gibt. Sinem wusste das nicht. Als ich wunschgemäß die zweite Kassette fand und dir gab, warst du aus dem Schneider. Und du konntest damit sogar Sinem unter Druck setzen. Hatte ich die Räder ausgefahren? Ich kontrollierte noch einmal und öffnete die Landeklappen bis zum Anschlag. Das war sicher kein vorsätzlicher Mord. Wer sowas plant, wird doch so einem Kerl nicht genau auf seine Pracht zielen. Vielleicht glaubt das Gericht das ja. Das ist doch alles erfunden. Und wie willst du das rausgekriegt haben, du Blödmann? Die Landebahn war unter mir. Ich nahm Gas weg und zog die Nase meines Fliegers ganz leicht nach oben. Die Geschwindigkeit fiel rasant auf unter 50 Fuß. Im Karussell habe ich erwähnt, dass jemand umgebracht wurde. Keinen Namen. Du wusstest von nichts. Kurz darauf warst du froh, dass der Dreckskerl ins Gras gebissen hat. Welcher Dreckskerl? Du verdammter Mistkerl! Du verdammter Mistkerl! Okay, gelandet. Stimmt das wirklich alles? Ich weiß nicht, aber ich glaube. Du bist komisch. Findest die Mörderin und lässt sie laufen. Sie hat keine Chance. Sicher gibt es Indizien, von denen ich gar nichts weiß. Die Polizei wird sie verhören und schon nach den ersten Fragen wird sie zusammenbrechen. Vielleicht stellt sie sich sogar selbst. Wer weiß. Machst du das immer so? Ja, mit dir werde ich das Gleiche tun. Wie? Du hast der Polizei den Hinweis auf das Haus in Levent gegeben. Du hast für die Festnahmen der drei gesorgt. Was? Du hast als erster Wind bekommen von der Sache. Hast du ja selbst gesagt. Doch statt einen Riegel vorzuschieben, wolltest du dich an dem Geschäft beteiligen. Du hast Ibo klargemacht, dass er in der Uni ohne deine Hilfe aufgeschmissen ist. Vielleicht hast du ihm ja auch gedroht. Du bist doch verrückt. Der Junge hat tatsächlich Schiss gekriegt und sich nach Ataköy abgesetzt. Und als ich auf der Bildfläche erschien, da wurde es auch für dich brenzlig. Du wolltest raus aus der Sache und hast Ibo denunziert. Jetzt nimmt er seine Brille ab und beginnt sie mit dem Tischtuch zu putzen. Nachdem ich gegangen war, hast du bei Suhal angerufen. Du hast ihr gedroht oder sie überredet. Auf jeden Fall hat sie dir die Adresse des Hauses in Levent verraten. Das war's. Er sagt nichts. Im Grunde ist das auch gar nicht so wichtig. Ibo wird jetzt sicher gerade verhört. Morgen ist die Polizei wahrscheinlich auch schon in deinem Büro. Was meinst du, wem die glauben werden? Mir oder ihm? Dir. Aber es wird Gerede geben. Dein Traumjob an der Uni ist dann futsch. Du wirst dir eine neue Arbeit suchen müssen, mein Lieber. Irgendwo, wo man sich nicht dafür interessiert. Das alles ging mich nun wirklich auch nichts mehr an. Hey, meine Zigaretten. Rauchen ist ungesund. Jetzt bräuchte ich ein bisschen frische Luft. Ich müsste immerhin von der Burg bis nach Bebek hinunterlaufen. Das war mit meiner Cessna nicht zu schaffen. Da blieb ich doch lieber gleich daheim, drehte noch ein paar Runden und wartete auf den Hilferuf einer verzweifelten Mutter. Sicher würde ich hier helfen können. Die beiden würden sich auch ohne mich gut unterhalten. Schnee am Bosporus von Celil Oker. Aus dem Türkischen von Ute Birgi Knellissen. Die Rollen und ihre Darsteller: Remzi Önal, İbrahim Demirtaş, Yusuf Sarı, der Onkel, Hilmi Sözer, Kurtar Toprak, der Dekan, Tayfun Bademsoy, Zuhal, Abak Sefeyran, Sinem, Arzu Ermen, İbo, Elyas Mübarek, Şef, Aykut Kayacık, Arkadaş, ein Freund, Fatih Çevikkollu, Fırat, Serhat Çokgezen, Zovi, Sema Meray, Demet Fey, Ufuk Cam, Ferhat Efeki, Gandhi Mukli und viele andere. Technische Realisation: Herbert Kuhlmann und David Jacobs. Regieassistenz: Murat Bayraktar. Musik: Raimund Kobot und die Chassis Brass Band. Bearbeitung und Regie: Uwe Scharek. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006.